Erster: Jahwe sprach zu Mose in den Ebenen Moabs am Jordan, nahe bei Jericho. Zweiter: Befiehl den Israeliten, dass sie den Leviten Städte aus ihrem Landbesitz geben sollen, damit diese dort wohnen können. Sie sollen den Leviten auch Weideland um diese Städte herum geben. Dritter: Die Städte sollen den Leviten als Wohnsitz dienen, während das Weideland für ihre Tiere wie Lasttiere und Vieh bestimmt ist. Vierter: Das Weideland um die Städte, die ihr den Leviten gebt, soll sich 1000 Ellen weit von der Stadtmauer aus in alle Richtungen erstrecken. Fünfter: Ihr sollt außerhalb der Stadt auf jeder Seite Osten, Süden, Westen und Norden 2000 Ellen abmessen, sodass die Stadt in der Mitte liegt. Dies soll ihr Weideland bei den Städten sein. Sechster: Von den Städten, die ihr den Leviten gebt, sollen 6 Zufluchtsstädte sein, wohin jemand fliehen kann, der jemanden getötet hat. Zusätzlich sollt ihr 42 weitere Städte geben. Siebter: Insgesamt sollt ihr den Leviten 48 Städte mit dem dazugehörigen Weideland geben. Achter: Die größeren Stämme der Israeliten sollen mehr Städte von ihrem Erbbesitz abtreten, die kleineren Stämme weniger. Jeder Stamm soll eine Anzahl seiner Städte den Leviten geben, entsprechend dem Landbesitz, den er erhalten hat. Neunter: Jahwe sprach weiter zu Mose. 10. Sprich zu den Israeliten: Wenn ihr den Jordan überquert und in das Land Kanaan kommt, 11. dann sollt ihr geeignete Städte auswählen, die euch als Zufluchtsstätte dienen. Dorthin kann fliehen, wer versehentlich einen Menschen getötet hat. 12. Diese Städte sollen euch als Schutz vor dem Bluträcher dienen, damit der Totschläger nicht getötet wird, bevor er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. 13. Ihr sollt insgesamt 6 solcher Zufluchtsstädte einrichten. 14. 3 Städte sollt ihr jenseits des Jordans bestimmen und 3 Städte im Land Kanaan. Diese sollen Zufluchtsstädte sein. 15. Diese 6 Städte sollen sowohl den Israeliten als auch den Fremden und den Gästen unter euch als Zuflucht dienen, damit jeder dorthin fliehen kann, der versehentlich einen Menschen getötet hat. 16. Wenn jemand einen Menschen mit einem eisernen Gegenstand schlägt, sodass dieser stirbt, dann ist er ein Mörder. Ein Mörder muss mit dem Tod bestraft werden. 17. Wenn jemand einen Menschen mit einem Stein schlägt, der tödlich sein kann, sodass dieser stirbt, dann ist er ein Mörder. Ein Mörder muss mit dem Tod bestraft werden. 18. Wenn jemand einen Menschen mit einem Holzgegenstand schlägt, der tödlich sein kann, sodass dieser stirbt, dann ist er ein Mörder. Ein Mörder muss mit dem Tod bestraft werden. 19. Der Bluträcher soll den Mörder töten. Wenn er ihn findet, soll er ihn töten. 20. Wenn jemand aus Hass jemanden stößt oder absichtlich etwas auf ihn wirft, sodass er stirbt, 21. oder wenn er ihn aus Feindschaft mit der Hand schlägt, sodass er stirbt, dann muss der Täter mit dem Tod bestraft werden. Er ist ein Mörder, und der Bluträcher soll den Mörder töten, wenn er ihn findet. 22. Wenn er ihn aber versehentlich stößt, ohne dass Feindschaft bestand, oder unabsichtlich einen Gegenstand auf ihn wirft, 23. oder wenn er einen Stein, der tödlich sein kann, auf ihn fallen lässt, sodass er stirbt, obwohl er keine Feindschaft gegen ihn hatte und ihm nichts Böses tun wollte, 24. dann soll die Gemeinde nach diesen Gesetzen schiedsrichterlich zwischen dem Täter und dem Bluträcher entscheiden. 25. Die Gemeinde soll den Totschläger vor dem Bluträcher schützen und ihn in die Zufluchtsstadt zurückbringen, in die er geflohen war. Er soll dort bleiben, bis der Hohepriester stirbt, der mit dem heiligen Öl gesalbt wurde. 26. Wenn der Totschläger jedoch den Bereich der Stadt verlässt, in die er geflohen war und Zuflucht gefunden hatte, 27. und der Bluträcher ihn außerhalb dieser Zufluchtsstadt findet und ihn tötet, dann ist der Bluträcher nicht schuldig. 28. Denn der Totschläger muss bis zum Tod des Hohenpriesters in der Zufluchtsstadt bleiben. Nach dem Tod des Hohenpriesters darf er jedoch in sein eigenes Land und zu seinem Erbbesitz zurückkehren. 29. Diese Bestimmungen sollen für euch eine dauerhafte Rechtsordnung sein, die ihr von Generation zu Generation in allen euren Wohnorten befolgen sollt. 30. Wenn jemand einen Menschen tötet, soll der Mörder aufgrund der Aussage von Zeugen hingerichtet werden. Niemand darf jedoch aufgrund der Aussage nur eines Zeugen zum Tode verurteilt werden. 31. Ihr dürft kein Lösegeld für das Leben eines Mörders annehmen, der des Todes schuldig ist, denn er muss mit dem Tod bestraft werden. 32. Auch dürft ihr kein Lösegeld annehmen, damit jemand nicht in die Zufluchtsstadt fliehen muss oder vor dem Tod des Priesters zurückkehren und anderswo im Land wohnen darf. 33. Ihr sollt das Land, in dem ihr lebt, nicht entweihen, denn Blut entweiht das Land. Für das Blut, das im Land vergossen wurde, kann nur durch das Blut des Täters Sühne geschaffen werden. 34. Verunreinigt also nicht das Land, in dem ihr wohnt, denn ich selbst wohne darin. Ich, Jahwe, wohne unter den Israeliten.